Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 509, an Goethe, Jena, den 21. September 1798. Ich habe vorgestern keinen Brief von Ihnen erhalten und hoffe, dass es nichts zu bedeuten hat. Nachdem ich eine Woche bei Ihnen zugebracht, ist es mir ganz ungewohnt, so lange nichts von Ihnen zu hören. Eine schlaflose Nacht, die ich heute gehabt und die mir den ganzen Tag verdorben, hat mich verhindert, den Prolog noch für heute zu expedieren. Überdies hat der Abschreiber mich sitzen lassen. Ich denke, in der Gestalt, die er jetzt bekommt, soll er als ein lebhaftes Gemälde eines historischen Moments und einer gewissen soldatischen Existenz ganz gut auf sich selber stehen können. Nur weiß ich freilich nicht, ob alles, was ich dem Ganzen zulieb darin aufnehmen musste, auch auf dem Theater wird erscheinen dürfen. So ist zum Beispiel ein Kapuziner hineingekommen, der den Kroaten predigt, denn gerade dieser Charakterzug der Zeit und des Platzes hatte mir noch gefehlt. Es liegt aber auch nichts dran, wenn er von dem Theater wegbleibt. Humboldt hat geschrieben und empfiehlt sich Ihnen. Ihren Brief nebst dem Gedicht hat er erhalten und wird Ihnen ehestens antworten. Mit unserem Arrangement, mit seinem Werk ist er wohl zufrieden, aber er hat keine rechte Zuversicht zu seinem Werke. Seine natürliche Furchtsamkeit kommt noch dazu, dass er der wirklichen Erscheinung mit einer gewissen Bangigkeit entgegensieht. Er hat auch Viehweg empfohlen, nur 500 Exemplare abziehen zu lassen, worin ihm dieser hoffentlich nicht willfahren wird. Denn ich zweifle nicht sowohl daran, dass man die Schrift nicht kauft, als dass man sie liest. Kaufen wird man sie schon des Gedichtes wegen. Er schreibt auch ein paar Worte von Rötiff, den er persönlich kennt, aber nichts von seinen Schriften. Er vergleicht sein Benehmen und Wesen mit unserem Richter, die Nationaldifferenz abgerechnet. Mir scheinen sie sehr verschieden. Um auf meinen Prolog zurückzukommen, so wäre mir's lieb, wenn ein anderes passendes Stück und keine Oper damit könnte verbunden werden, denn ich muss ihn mit vieler Musik begleiten lassen. Er beginnt mit einem Lied und endigt mit einem. Auch in der Mitte ist ein klein Liedchen. Er ist also selbst klangreich genug und ein ruhiges moralisches Drama würde ihn also wahrscheinlich am besten herausheben, da sein ganzes Verdienst bloß Lebhaftigkeit sein kann. Leben Sie recht wohl. Ich warte mit Verlangen auf Nachricht von Ihnen, Meyern, viele Grüße. Er möchte sich doch des Bechers erinnern. S.C.H.